Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Jakobusbrief, Kapitel 3, Vers 6. Die Zunge ist wie eine Flamme und kann eine Welt voller Ungerechtigkeit sein. Sie ist der Teil des Körpers, der alles beschmutzen und das ganze Leben zerstören kann, wenn sie von der Hölle selbst in Brand gesteckt wird. Gott segne dieses Wort. Die Zunge zügeln. In diesem Bibelvers hier, aus dem Jakobusbrief im 3. Kapitel, lernen wir mehr, was es bedeutet, die Zunge zu zügeln. Ja? Und Jakobus hilft uns hier zu verstehen, dass eben, was wir sagen und was wir sprechen, ja, auch unsere Gedanken, dass wir gut daran tun, diese im Zaum zu halten. Ja? Und wenn ihr mal drüber nachdenkt, dann ist das auch ja, wirklich wichtig zu verstehen, dass letztendlich unsere Gedanken und unsere Ideen und was aus unserem Herzen kommt, das ist dann eben das, was wir auch aussprechen. Ja, und wir wollen eben, wir, die wir uns Jesus Christus zuwenden, diese Weisheit zu Herzen nehmen und zu verstehen, wie kraftvoll, wie viel Macht das Wort hat, vor allem das gesprochene Wort, ja, aber auch Worte, was wir lesen. Ja. Und wir tun gut daran zu verstehen, dass wir uns abwenden von Dingen, die ja, bösartig sind und böse Worte, dass wir diese vermeiden, ja, mit Christus Hilfe, nicht in einer Kraft. Und geht nochmal rein in den Jakobusbrief. Der Jakobusbrief ist super, denn da ist so viel praktische Weisheit drin, gottgegebene und bibelbasierte, christuszentrierte Weisheit, ja, die ganze Bibel bietet uns, ist ja bibelbasiert, christusbasiert, aber Weisheit sehr praktisch in der Anwendung, ja, auch heute tagtäglich. Also, wenn wir nicht nur, was wir hören, sondern auch, was wir sagen, geht mal rein ins erste Kapitel, Jakobus Kapitel 1, Vers 19 bis 21. Ja, erstes Kapitel, Jakobus, erstes Kapitel, Vers 19 bis 21, was Jakobus uns da schreibt. Es hat auch mit Worten zu tun, ja, geht mal rein. Und das hilft uns dann zu verstehen, dass wir eben gut daran tun, dass wir mit Gottes Hilfe uns durch Gott leiten lassen, dass er dann in unsere Herzen spricht und dass wir eben unsere Zunge zügeln und im Zaum halten, denn da ist sehr, sehr vieles Bösartiges, das gesprochen werden kann, aber es nicht gesprochen, aber wir müssen das nicht tun. Ja, und das ist eben, darauf kommt es an, die Zunge zu zügeln. Also, das ist wichtig. Und lest mal das ganze Kapitel 3 auch durch im Jakobusbrief, den ganzen Jakobusbrief, und nehmt diese Weisheiten und dieses zu Herzen. Lieber Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns hilfst, die Zunge zu zügeln. Und das ist alles nur das, was wir nur tun können, durch den Heiligen Geist, der uns in den Herzen spricht. Und wir danken dir für dein Wort und du hilfst uns, die Zunge zu zügeln und uns abzuwenden von allem, was nicht Gott dienlich ist und was nicht in deinem Willen ist. Wir danken dir, Jesus, und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke mal daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.